Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist eine Telefon-Talkshow. Und ihr könnt ganz einfach bei mir anrufen. Unter der Telefonnummer 0180 5678 111 oder auf Faxen unter 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Susanne. Und die Susanne ist 30. Hallo. Hallo Susanne. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema? Ja, also mein Thema ist das, dass ich also verzweifelt bin ohne Ende. Warum? Ja, aus dem einfachen Grund. Ich bin verheiratet seit 5 Jahren und habe 2 Kinder. Mhm. Und mein Mann, der bringt es eben nicht mehr in Bett. Und dann habe ich mich verliebt, und zwar in einen Arbeitskollegen von meinem Mann, was ich heute erfahren habe. Und das kam eben deswegen, weil... Stopp, wie, was hast du heute erfahren? Dass das ein Arbeitskollege von deinem Mann ist? Ja, sicher, weil mein Mann hat ihn mitgebracht. Aber ich wusste das nicht. Mhm. Wie hast du diesen Mann denn kennengelernt überhaupt? Ja, den habe ich in der Stadt kennengelernt, so. Wie hast du ihn kennengelernt? Ja, er hatte mich dann zum Essen eingeladen. Wie, einfach so? Er hat dich angesprochen auf der Straße? Nein, das nicht. Er hatte mich dann nach der Uhrzeit gefragt, so. Und dann, naja, und dann hat eins zum anderen sich ergeben. Und dann sind wir zusammen essen gegangen. So schnell ging das? Ja, also schon. Eigentlich, das dauerte halt noch ein paar Wochen, so. Wir haben dann öfters auch miteinander telefoniert und sowas. Mhm. Und dann so mit der Zeit hatte sich was dann entwickelt. Mhm. Ja, und jetzt habe ich mit ihm geschlafen und ich bin schwanger geworden durch ihn. Mhm. Und mein Mann, der weiß das überhaupt gar nicht. Und jetzt hat dein Mann diesen Mann mit nach Hause gebracht? Ja, heute. Heute? Ja. Und er stand plötzlich bei euch in der Tür, in der Wohnung? Ja, also mit meinem Mann zusammen. Und was ging da in dir vor? Ja, ich war total aufgewühlt. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich tun sollte. Wie hat er sich denn verhalten? Er wusste das dann ja auch nicht. Ja, er war auch irgendwie ein bisschen erschrocken und er war auch unsicher. Und was? Mein Mann, der weiß das nicht. Davon gehe ich jetzt aus, ja. Was habt ihr denn dann gemacht, ihr drei zusammen? Ja, also wir haben zusammen gegessen. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen geredet und so, über so unwichtige Dinge halt, so. Ich könnte mir vorstellen, dass die Situation sehr bedrückend war. Hat dein Mann da nicht irgendwie Verdacht geschöpft? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also, und ich weiß auch gar nicht, wie ich das meinem Mann erklären soll. Du bist sicher, dass du von diesem Arbeitskollegen schwanger bist? Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Schläfst du mit deinem Mann überhaupt gar nicht mehr? Nee. Seit wann nicht mehr? Seit ein halbes Jahr. Mhm. Wie kommt das eigentlich? Also, ich weiß nicht. Also keine Ahnung, er ist immer ziemlich ausgelastet so von der Arbeit und dann hat er gesagt, nee, lass mich in Ruhe und so. Bei mir fehlt halt die körperliche Sehnsucht nach ihm. Mhm. Dir fehlt die? Also absolut, ja. Aber er scheint die offensichtlich auch nicht so stark zu haben, ne, zu dir. Ja, nee, ich weiß, im Moment bin ich sehr unsicher, ich weiß nicht, woran ich bei ihm bin, ich weiß es wirklich nicht. Hast du diesem, ich sag jetzt mal, deine Affäre, diesem anderen Mann, hast du dem das erzählt, dass du von ihm schwanger bist? Nee, auch nicht, weil ich das heute erst erfahren habe. Und ich kann das ja nicht erzählen, wenn wir da beim Essen sind. Das ist nicht so ganz passend, ja. Nee. Das kann ich verstehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Domian. Mhm. Was ist denn in dir bisher so vorgegangen an Möglichkeiten? Du hast doch wahrscheinlich verschiedene... Dinge, die schon so ausgemalt, was du tun könntest. Ja, ich habe mir, also eins ist ganz sicher, dass ich das Kind behalten will. Mhm. Aber ich möchte meinen Mann auch nicht verlieren. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn ich ihm das sage. Und den anderen Mann, den habe ich halt auch, den habe ich auch lieb, verstehen Sie? Mhm. Also ich weiß es nicht, also ich bin total verzweifelt. Ist das denn wirklich eine Liebe zu diesem anderen Mann oder ist es mehr so ein, naja, so ein sexueller Ausrutscher mal gewesen oder einfach eine Affäre? Nein, das ist also schon ganz schön, ist schon eine Liebe. Könntest du dir denn vorstellen, mit diesem anderen Mann richtig zusammen zu sein? Ja, schon. Aber dann würde ich ja meinen Mann verlieren. Und es gibt ja noch zwei andere Kinder, ne? Ja, eben. Und von daher ist die Bindung eigentlich auch noch da. Was hat dieser andere Mann denn dir gegenüber geäußert? Hat der schon mal zu dir gesagt, dass er dich liebt? Oder wurde darüber noch gar nicht geredet? Ja, er hat schon gesagt, dass er mich lieb hat. Hat der auch eine Familie? Ja. Also eine sehr schwierige, vertrackte Lage, ne? Ja. In der ihr da seid. Und du bist ganz sicher, dass du schwanger bist? Ja, ja, natürlich. Was passiert, wenn du das deinem Mann erzählst? Du kennst ihn gut. Was meinst du, wie er reagieren wird? Ja, ich denke, dann würde er total toben und so. Also das würde dann so weit hingehen bis zur Scheidung, was natürlich auch logisch ist. Aber was bleibt dir anderes übrig, als es ihm zu sagen, wenn du das Kind haben möchtest? Ja, wenn, also ich weiß nicht. Weil mein Mann, der tut eigentlich auch sehr viel und der ist total lieb zu mir. Und also du bist dir aber für dich, bist du dir sicher, dass du dieses Kind haben möchtest? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also dann finde ich, dass die Sache klar ist. Und wenn das jetzt noch so schwierig wird und unter Umständen hochkompliziert mit deinem Mann, mit deiner Familie, dass du ihm das sagen musst. Sonst, du kannst ja nicht dieses Kind bekommen, quasi, dass es für ihn so aussieht, als wäre es sein Kind. Das geht doch nicht. Ja. Zumal ihr ja auch nicht miteinander geschlafen habt. Aber vielleicht könnte man das irgendwie noch irgendwie erklären. Aber ja, kann man auch nicht erklären. Es fliegt so und so auf. Du hast jetzt Mist gebaut. Ja. Ne? Ganz klar, was du da gemacht hast. Nun musst du es auch auslöffeln. Und dieses Auslöffeln heißt, dass du die Wahrheit sagen musst. Susanne. Oh. Aber das wird bestimmt nicht einfach werden. Das ist mir klar, ja. Verstehst du, wie viel ich dann auch ausgebe? Ich müsste ja dann meinen Mann ausgeben, müsste ich dann. Und ich habe ja auch kein Geld für eine Wohnung und so. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen soll. Susanne, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Jetzt im Anschluss an dieses Gespräch. Leg dein Telefon bitte mal auf. Und du wirst gleich von Annette angerufen von uns. Und ich wünsche dir, dass du das Richtige tust und dass du das auch gut durchziehst. Ja, und dann wollte ich noch meinen Schlingel grüßen. Okay, ja. Mach's gut. Tschüss. Okay, ciao. Birgit, 28 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Mein Thema ist HIV und AIDS. Und zwar habe ich mich gestern also tierisch über diesen Jungen aufgeregt mit seinen 16 Jahren. Ja. Der da so ist in Kauf, einen HIV zu bekommen. Nur weil er diesen Kick haben Nur weil er diesen Kick haben will, ja. Ich selber weiß also seit 4 Monaten, dass ich HIV-positiv bin. Ich habe mich bei meinem Bruder angesteckt. Ja, das klingt sehr komisch. Durch intensiven Blutaustausch. Wir hatten zusammen einen Unfall gehabt, wo wir uns beide bei verletzt haben. Und ich habe ihm also geholfen, die Wunde abzudrücken und alles und hat es mir dabei eingefangen. Wusstest du damals schon, dass er HIV-positiv ist? Nein. Nein. Ich wusste es nicht. Ich wusste es bis vor 4 Monaten nicht. Es ist eigentlich nur durch einen blöden Zufall rausgekommen. Mein Bruder hat sich im September umgebracht, weil bei ihm die Krankheit ausgebrochen war, was ich nicht wusste. Und ein Freund hat es mir halt erzählt, dass er HIV-positiv war. Und dann kam so eins beim anderen. Ein blöder Zufall wollen wir das mal nicht nennen, ne? Ja, was heißt gut, es ist kein blöder Zufall, aber im Nachhinein wäre ich froh, ich hätte es nicht gewusst. Weil das alles sich auf einmal dadurch verändert hat. Man hat auf einmal so, man läuft erst total verrückt durch die Welt und denkt, es hat alles keinen Zweck mehr und du wirst bald sterben und es ändert sich alles. Ne? Du hast dich dann testen lassen? Ich habe mich dann anonym testen lassen, ja. Was hat sich denn so im Einzelnen verändert danach, nachdem du das dann gewusst hast? Also sehr massiv habe ich es gemerkt im Freundeskreis. Also ich habe es meinen Freunden alle gesagt, dass ich HIV-positiv bin. Und es hat sich also der größte Teil zurückgezogen. Ich habe jetzt nur noch 4 gute Freunde, kann ich sagen, die auch zu mir halten. Und alle anderen haben also aus Angst. Die haben sich zurückgezogen? Ja. Nur aufgrund der Tatsache, dass du HIV-positiv bist? Ja, ich habe da ein sehr extremes Erlebnis gehabt. Es war ein befreundetes Paar mit Kindern. Also die Frau hatte schon Angst, wenn ich anrufe oder so, dass, oder die fragte mich, ob die Kinder sich infiziert haben, weil ich sie geküsst habe und so. Also es war ganz massiv teilweise. Das sind Sachen, die man oder die ich jetzt im ersten Moment gar nicht glauben kann, aber ich glaube es dir natürlich, weil ich denke, dass die Aufklärung doch so fortgeschritten sein sollte, die in den letzten Jahren betrieben wurde, dass solche Reaktionen gar nicht mehr auftauchen dürften. Doch, es taucht auf. Also es ist immer noch sehr oft in den Köpfen diese Formel, diese berühmte HIV-AIDS gleich tot. Also diese Formel hängt noch sehr stark in den Köpfen. Wobei man ja auch sagen muss, dass in den letzten Jahren, ich sag mal vielleicht in den letzten 2-3 Jahren, die Aufklärungskampagne, was AIDS und Safer Sex angeht, völlig unbefriedigend ist, finde ich zumindest. Ja. Es findet ja gar nicht mehr statt in den Medien. Und deshalb passieren auch immer wieder solche Sachen, die ich ja nun zu Genüge hier zu hören bekomme, dass eben junge Leute, sowohl schwul als auch heteros, das überhaupt nicht mehr als Thema im Kopf haben. Und ja, ich sitze immer hier und denke, das kann doch nicht wahr sein. So wie gestern, was der 16-jährige Junge da auch erzählt hat. Ja. Das ist auch so, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Also ich möchte immer mehr den Leuten klar machen eigentlich, dass HIV oder AIDS keine Erkrankung ist, wo man sich überall dran anstecken kann, sondern wirklich nur durch Sex und intensiven Blutkontakt. Mhm. Zumal bei dir die Krankheit nur gar nicht ausgebrochen ist. Nee, du bist Gott sei Dank Träger des Virus. Ne? Ja, und ich brauche auch noch Gott sei Dank keine Medikamente zu nehmen, weil meine Werte noch in Ordnung sind. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass das sicher sehr viel mit einem selbst anstellt, ne? Wenn der größte Teil des Freundeskreises plötzlich wegbricht. Ja, vor allen Dingen, man rechnet nicht damit, weil man wirklich im Kopf hat, die Leute sind aufgeklärt. Hast du einen Freund? Ich habe mittlerweile einen Freund, den habe ich hier in einer Einrichtung in Köln kennengelernt, der ist auch HIV-positiv und ist ein ganz lieber Kerl. Also das ist dann in dem Fall kein Problem? Ja, also sagen wir mal so, ich habe mit ihm schon mal geschlafen ohne Kondom, was ich bis jetzt also ganz groß bereue. Weil sein Virus ist weiterentwickelt und er nimmt schon Medikamente und... Also das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehen. Wir beide beklagen uns darüber, dass die Leute zu leichtfertig mit dem Thema umgehen. Ja. Und du, die du selbst betroffen bist, machst es dann auch? Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Torschlusspanik irgendwie. So. Ich wollte unbedingt mal wieder einen Menschen haben, der mir was gibt und so. Und da habe ich das dann nicht in Kauf genommen. Jetzt im Nachhinein ist mir natürlich klar, es muss ein Kondom auch zwischen HIV-Infizierten sein. Wo mich auch wundert, dass er das auch mitgemacht hat, wundert mich. Ja, ich habe ihn mehr oder weniger dazu geredet. Was sagt deine Familie? Ist deine Familie informiert? Also mein jüngster Bruder weiß es und meine Schwägerin und sie ist halt ein bisschen ängstlich so, sie lässt jetzt nicht mehr nichter Neffe bei mir schlafen. Ne? Leben deine Eltern noch? Ja. Wissen die Bescheid? Nein, ich kann es denen nicht sagen, weil ich glaube, sie würden es nicht ertragen. Sie haben ihren Sohn verloren ganz plötzlich und wenn sie jetzt noch erfahren, dass ihre Tochter auch eine tödliche Krankheit hat, ich glaube nicht, dass sie damit zurechtkommen. Du musst es ihnen ja auch noch nicht sagen. Es ist nur, es wäre sicher nur dramatisch, wenn sie es irgendwie über andere erfahren würden. Da es ja schon einige wissen. Ja gut, ich werde wohl irgendwann an dem Punkt sein müssen, wo ich es Ihnen sage, wo es nicht mehr geht. Ne? Aber ich hoffe, dass das noch einige Jahre sind. Birgit, ich würde gerne die Chance jetzt noch nutzen, wo du am Telefon jetzt bist und du bist eine Betroffene. Falls der 16-jährige Bursche von gestern heute auch zuschaut oder zuhört, was würdest du ihm konkret noch sagen? Was ich ihm konkret sagen soll, er soll auf jeden Fall immer ein Kondom benutzen, weil das ist nicht damit zu spaßen. Ja. Es ist absolut nicht damit zu spaßen. Ich habe schon einige sterben sehen und es ist ein scheiß Leben mit der Krankheit. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass die Krankheit nicht ausbricht. Ich hoffe es auch. Und die Chancen sind ja doch gegeben, das hört man ja doch immer wieder, dass Leute sehr lange gut und normal leben können. Wobei der letzte Kongress, der ja jetzt kürzlich erst war, rausgekommen ist, dass die nächsten 10 Jahre kein Heilmittel geben wird. Das wird so sein, ja. Das und steht einfach fest. Ja. Und die Kombipräparate sind zwar hilfreich, aber dennoch dürfen sie nicht den Leuten suggerieren, naja, dann nehmen wir halt die Präparate und dann ist es gut. Ne? Zumal es auch eine gewisse Disziplin bedeutet bei diesen Präparaten. Wenn man die nicht regelmäßig nimmt, dann kann man es vergessen. Ja. Birgit, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, meine Telefonnummer, das sage ich jetzt den Leuten am Radio, ihr im Fernsehen könnt das ja hier sehen, wenn ihr mit mir reden wollt, dann solltet ihr die Telefonnummer wählen 0180 5678 111. Die Nummer hat Julian auch gewählt und er ist 19. Richtig, hi Domian. Hi. Hi. Na? Mein Thema ist Auslandsaufenthalte. Auslandsaufenthalte? Richtig. Warum ist das dein Thema? Ich war ein Jahr in Amerika für 10 Monate in Pennsylvania. Und da habe ich so einige krasse Sachen erlebt. Also nicht so was Wildes, was davor abging, gerade hier bei dir, die zwei Frauen, die da angerufen haben. Was hast du Krasses erlebt? Was krass? Hast du mit einem Bären gekämpft vielleicht? Bitte? Hast du mit einem Bären gekämpft? Nein. Nicht so was Krasses, nein. Was habe ich zum Beispiel erlebt? Also das Krasseste war wohl, dass ich gehört habe, oder es war eine Freundin von mir, oder mehr oder weniger eine Freundin von mir, hat einem Typen im Schulbus auf dem Rückweg, auf dem Nachhauseweg, im Bus eingeblasen. Nein, sowas und passiert in Amerika? Ja, das ganz krass. Und das Beste war noch die Mutter von diesem Jungen, das war die Busfahrerin. Und die hat das mitbekommen? Nein. Doch, nein, ja klar. Die hat das mitbekommen? Ja, ja, klar. Die ganzen Kids haben das wohl mitgekriegt im Bus halt, weil es halt die war völlig durchgeknallt, die wollten auch einblasen. Also wenn das da so locker zugeht, kann ich gar nicht erklären, warum die so ein Boheider machen mit dem Clinton. Ja, ne? Also ist doch ganz normal. Ja, ne? Ja, das interessiert mich auch nicht so ganz, was der Clinton dann macht. Was? Das interessiert mich nicht so. Das interessiert dich nicht so. Also das war ja nun schon doch ein heftiger Vorfall, ne? Im Schulbus auf der Rückfahrt. Und du hast das richtig gesehen. Nein, ich hab's gehört. Ach, du hast aber gehört. Ich kenne dieses Mädchen, ja. Die wollte mir selber an die Wäsche. Aha. Deswegen weiß ich das. Und die sind auch für 10 Tage danach aus der Schule geflogen. Also es war eine ganz heftige Schule. Und die wollte dir auch an die Wäsche? Ja, die wollten mir an die Wäsche. Aber ja. Du hast gesagt, nein, ich bin daran nicht interessiert. Genau, ich habe Danken abgelehnt. Ja, ja. Nee. Erzähl uns doch noch so eine nette Geschichte. Ist noch so eine nette Geschichte. Ich kann dir eine Menge erzählen. Die ist nicht ganz so nett. Also ich komme damit gut klar. Und zwar war ich in den ersten 1,5 Monaten in der Familie, da ging es mir ziemlich dreckig, hatte auch Heimweh und sowas, weil die war super arm, die Familie, und irgendwie hatte ich nur mehr Ärger mit der Familie und die Kids, irgendwie 2 und 3, also nicht, wir haben zu 8 in so einem kleinen Haus gewohnt und die beiden Kinder, 3 und 4 irgendwie, und die haben nur rumgeschrien mit Fuck und Shit und sowas, und das war ich halt nicht gewöhnt, ne, ganz klar. Und dann habe ich halt versucht, also da ich halt so viel Ärger mit dieser Familie hatte, ich muss auch unter anderem für mein Frühstück bezahlen. Und normalerweise ist bei solchen Auslandsaufenthalten so, dass man halt nichts bezahlt. Inklusive, ne? Richtig. Was hast du zahlen müssen für das Frühstück? $5 in der Woche. In der Woche? In der Woche. Es ging $1 am Tag. Und hast du dann was Besonderes gemacht, um da rauszukommen, oder? Ja, es ging super ab, und zwar, also ich wollte unbedingt aus dieser Familie raus, ne, weil ich wurde immer angemeckert, dass ich alles falsch gemacht habe und sowas, und ich wollte halt raus aus dieser Familie, und ein Mädchen, die war auch dabei, und die hat das mitgekriegt, dass ich Probleme hatte, und die hat die Organisation angerufen, also das habe ich auch ständig gemacht, nur mein Gastvater hatte irgendwie Kontakt mit meinem Betreuer, also jeder Auslandsschüler hat einen Betreuer in Amerika, und der hatte gute Kontakte zu meinem Gastvater drüben. Und der hat mir nicht geglaubt, sondern meinem Gastvater. Und somit hatte ich keine Chance, irgendwie ihm was zu erzählen, dass es mir schlecht ging in der Familie. Was hast du gemacht? Und was habe ich gemacht? Und zwar habe ich, also dieses Mädchen hat es mitgekriegt, dass ich Probleme da hatte. Und die hat die Organisation angerufen, und dann kam die, irgendwie der, keine Ahnung, der Vize-Boss oder sowas, kam rübergeflogen aus New York und wollte sich das angucken und kam halt in meine Familie. Und das war in der Nacht von Homecoming. Das ist so ein bestimmter Tanz, wo sich alle schick anziehen und gehen da tanzen. Und sie kam und stand bei meinen Gasteltern drüben auf der Seite und hat sich nur mit den Gasteltern unterhalten. Und ich saß da und ich dachte, Mensch, unterhalte ich mal mit mir, weil ich wollte ihr halt sagen, dass ich wechseln wollte. Und ich könnte das natürlich nicht so offen sagen, sonst hätte ich ja super Ärger gekriegt mit meinem Gastvater und mit meiner Gastmutter. Gut, irgendwann hatte ich hatte einen Zettel geschrieben, hatte den in meiner Hand. Ich bin Zauberer und es gibt so einen Trick, ja, das kann ich, ja, okay. Und man, mach mal nicht so ausführlich, Julian. Was ist passiert? Okay. Auf jeden Fall wollte ich ihr die Nachricht in die Tasche schieben. Und in dem Moment kam sie auf mich zugelaufen und sagte, möchtest du mir nicht dein Zimmer zeigen? Und dann habe ich gesagt, klar, weil es die Chance war für mich, dass ich mit dir sprechen konnte. Wir sind auf mein Zimmer gegangen, hast du erzählt, und sie so, okay, ich erzähl's, ich werde sofort was erinnern, wenn du das so krass siehst. Gut, in dieser Nacht ist hat mein Gastbruder, das kam eigentlich dazu, dass ich meine Familie gewechselt habe. Lieber Julian, das ist mir zu kompliziert, das dauert mir zu lange. Ja, also auf jeden Fall bist du ja irgendwann rausgekommen, und letztendlich... Mein Gastbruder hat noch einen angeschossen, das wollte ich erzählen. Ja. Ja, ich hole immer weit aus. Ja, So Resümee für diese Zeit in Amerika, aber ganz okay, oder? War, doch, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Also es war halt krass für mich, aber es war, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann hast du uns ein bisschen gelangweilt mit dem zweiten Teil, dafür war der erste Teil ganz angenehm. Richtig. Danke, ja, tschüss. Bitte, ciao. Ralf ist dran und Ralf ist 28. Hallo, Domian. Hallo. Ja, und mein Thema ist, ich stehe auf dicke Frauen. Ja. Das glaubt mir keiner. Ich habe also Probleme, Frauen kennenzulernen. Das glaubt ihr, das auch so oft, also... Ja, gut, aber manche Leute erklären mich für verrückt, besonders meine Freunde. Mhm. Und wie dass dick? Ich hier so mehr auf Extreme von hatte, bisher 6. Und mit der letzten habe ich ja Schluss gemacht, weil sie diäten wollte. Weil sie diäten wollte? Ja, die wollte abnehmen, das hat mir nicht gefallen. Aha. Wie dick? Die war 130 Kilo. Oh. Ja, gut, aber ich sag mal so, ich habe sie ja so kennengelernt, ich wollte sie auch so haben. Mhm. Und ich komme damit einfach nicht zurecht, dass sie jetzt abnehmen möchte. Ich bin jetzt erstmal mit ihr auseinander. Und hab sie noch ein paar Mal gesehen, hat es auch gut abgenommen, aber es gefällt mir halt nicht mehr. Ja, was geben dir denn dicke Frauen, was du bei dünneren Frauen nicht findest? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte mal eine Frau, die hatte eine etwas mal so eine bessere Figur, die war zwar auch ein bisschen mollig, aber das war nicht halt das Extreme, worauf ich so stehe. Mhm. Also ich weiß nicht, mit ihr war es doch so langweilig und so im Bett und so. Und mit dickeren, dann macht es einfach mehr Spaß. Also es macht im Bett mehr Spaß? Ja, nicht nur da, auch so. Ich weiß nicht, wenn ich mich irgendwo so anschmiegen will oder so, dann macht mir das mehr Spaß. Also du liebst das Kuschelige? Ja, erstmal, dafür fühlt sich auch mehr geborgen, ist meine Meinung. Ja, also... Bitte? So eine Bohnenstange kann dir das gar nicht geben, was dir so eine richtig füllige Frau geben kann. Eine Frau, wo ein anderer vielleicht sagen würde, die wäre dick oder so, das wäre dann für mich auch noch zu dünn. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ich verstehe es eigentlich auch nicht, aber es ist halt so. Also... Verstehen kann ich es nicht, im Sinne von nachvollziehen. Ich bin da anders gestrickt. Ja gut, aber guck mal, ich muss die Leute ja auch verstehen, die auf dünne Frauen stehen. Ja, also ich will dich ja auch gar nicht angreifen. Mhm. Du bist halt ein, das ist eine ungewöhnliche, ne? Oder ungewöhnlicher. Ja, nee, klar. Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt mal eine Frau kennenlernen würde, die dicker ist oder so, die glaubt im Dreck, ich würde sie verarschen und geht gar nicht drauf ein. Mhm. Und denkt irgendwie, ich wäre ein Typ, der sie jetzt irgendwie anmacht und dann irgendwie bloßstellen möchte. Mhm. Und mit meinen Freunden komme ich auch nicht zurecht, weil die einfach denken, ja, was willst du mit solchen Frauen und so, die verstehen das halt nicht. Aber das ist schon ein bisschen seltsam, ne, von den Freunden, weil ich gehe mal davon aus, dass die eine oder andere Freundin von dir auch mal kennengelernt haben. Und dann gibt es ja außer der Dickheit noch andere Dinge, die man... nimmt, um jemanden irgendwie zu beurteilen. Ja, klar. Ja, das sind Typen. Ich sag mal so, wenn sie vielleicht alleine sind, da sind die alle in Ordnung. Nur weil wir eben in der Gruppe sind, gemeinsam müssen sich ein bisschen aussperren. Ja. Ja, und wenn wir jetzt in Diskotheken gehen und so, die versuchen ja auch immer Frauen aufzudrängen, die was dünner sind oder so. Ich möchte das halt nicht. Lernst du denn in Diskotheken auch die etwas fülligeren Damen kennen? Ja, leider seltener, weil es ist halt auch heutzutage so, dass sie sich immer nicht trauen, weil alle Leute dünn sind und dieser Wahn ist auch da. Man soll dünn sein, gute Figur haben, nur eben dann für Leute wie mich, dann ist das natürlich schwierig, was zu finden. Wie machst du das denn? Hast du auch schon mal versucht zu annoncieren? Nein, annoncieren nicht, ich mache doch so mit Telefon-Datelines. Ja. Hier zum Beispiel ein Döner Treff, den kennst du ja bestimmt auch. Ja, vom Erzählen. Ja, und den Kölner Treff, ja. Und dann lernt man, ist halt auch so, dann lernt man halt die dicken Frauen kennen. Gibt's für dich eine Schallgrenze, wo du sagst, also da, so dick soll's dann nun doch nicht sein? Das ist dann doch nicht mein Ding. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Also je dicker, desto doller. Ja, ich hatte auch mit so Heft, das war auch mit so extremen Frauen. Das hat mich eben total angemacht. Ich weiß auch nicht. Ich wünsche dir viele dicke Frauen in deinem Leben. Ja, okay, danke. Tschüss. Okay, ciao. Marco, 24. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Marco. Also, ich wollte noch was zu dem Ralf sagen. Erstmal, ich stehe nämlich auch auf dicke Frauen. Da steht ja nicht so alleine auf verlorenem Posten. Aha. Ah, ja. Aber das war nicht der Grund deines Anrufes. Nö. Ja, das war Zufall, ne? Was für ein Zufall, ja. Ja. Also ich rufe an, ich möchte gerne über die Missstände berichten in dem Altersheim, in dem ich arbeite. Mhm. Und zwar schiebe ich Zivildienst seit 6 Monaten und arbeite in einem Altenheim. Ne? Mhm. Ich bekomme also dort mit, wie die Bewohner teilweise misshandelt werden. Ne? Mhm. Also körperlich und auch seelisch. Inwiefern? Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Also dem wird zum Beispiel das Trinken verweigert. Das heißt, sie bekommen also nicht zu trinken, ja, an gewissen Tagen, oder die werden mit Beruhigungsmittel, mit Medikamente ruhig gestellt, dass sie bloß keine Arbeit machen, solche Geschichten. Und ich kriege das natürlich irgendwo auch alles hautnah mit, da ich da arbeite. Ne? Wie kriegst du das denn mit? Ja, also ich bin in der Pflege, bin in der Pflege eingesetzt und arbeite also voll mit auf der Station und bekomme natürlich auch einiges mit, was so abläuft. Ne? Also ist schon ziemlich bedrückend so. Also man verweigert ihnen das Trinken und man stellt sie ruhig mit Medikamenten. Was beobachtest du denn noch? Das ist zum Beispiel so, dass ich auch mal eine Nachtwache schiebe, also Nachtschicht, ja. Und dass ich dann auch so mitbekomme, wir haben im Haus, in dem Altersheim auch eine geschlossene Abteilung. Ja. Und da ist es also zum Beispiel so, wenn ich also hochgehe auf die Station, dass ich also auch schon mal mitgekriegt habe, wie die Bewohner da nachts angeschrien werden, ja, dass sie da ihr Geschäft verrichten oder was auch immer, ja. Ja, oder teilweise auch einfach nachts aus dem Bett geholt werden, ja, mit den rabiaten Methoden, ja, das kann man sich also nicht vorstellen. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Also ich bin damit zur Heimleitung gegangen, ich habe mein Herz gefasst, bin auch zur Pflegedienstleitung gegangen, hab denen das gesagt und dann sagten die mir also ganz trocken, ja, die wüssten ja wohl Bescheid, und dann habe ich die gefragt, in welchem Umfang die denn Bescheid wüssten, was da abläuft. Die meinten so, ja, die wüssten, dass da einige Sachen halt nicht so erst rein sind, aber ne, das Haus hat halt einen sehr guten Ruf und die haben halt Angst, dass der so geschädigt wird irgendwie. Mhm. So, jetzt ist natürlich für mich die Frage, was ich da konkret machen kann, weil ich stehe so ziemlich alleine da, ne? So, ich habe weder einen Ansprechpartner noch irgendwie... Ja. Also deine Vorwürfe richten sich dann schon konkret gegen einzelne Pfleger oder Pflegerinnen? Richtig, genau. Ja. Und die Heimleitung weiß Bescheid? Denen hast du das gesagt? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang die Bescheid wissen. Die sagten nur, ja, die wüssten, dass da wohl einiges nicht so ganz in Ordnung ist. Mhm. Ja? Und näher haben die das also nicht definiert. Das Gespräch war sehr schnell zu Ende. Und seitdem ich mich jetzt auch an die Heimleitung gewandt habe, ja, das muss wohl irgendwie durchgesickert sein, stehe ich da natürlich jetzt ziemlich dumm da. Also meine Kollegen meiden mich, ja. Ich wollte gerade fragen, welche Konsequenzen hast du jetzt tragen müssen, nachdem... Ja, ich werde also doof angeglotzt, auf gut Deutsch, ja. Man spricht nicht mehr mit mir. Und das macht mir die Arbeit natürlich auch nicht leichter gerade. Also wie gesagt, ich weiß im Moment nicht, wie ich vorgehen soll. Also wenn ich mich da jetzt konkret wenden könnte oder so. Weil also, es ist schon ziemlich krass, ne? Also wenn man das jetzt so hört, kann man sich das nicht vorstellen. Nur wenn man halt sieht, wie die Leute behandelt werden, vergeht mir die Lust, ja, später im Alter habe ich schon Angst, wenn ich auch mal ins Heim muss. Mhm. So. Also du würdest durchaus den Begriff des Misshandelns... Ja, das würde ich durchaus so definieren, auch definieren. Vor allem seelisch, ne? Weil wenn ich das also mitkriege, ich weiß zum Beispiel von einem anderen Zivi, der auch da arbeitet in dem Altersheim, dass er zum Beispiel die Bewohner beklaut, ja, und Zigaretten und so, das weiß ich auch, das habe ich auch schon mitgekriegt, ja. Ich habe ihn auch schon daraufhin angesprochen und er meinte so, ja, ist ja eh nicht so schlimm, die haben eh alle genug Kohle und so und was weiß ich. Das ist ein schwieriges Thema. Gestern Abend lief im ZDF eine bedrückende Reportage über Missstände in deutschen Altenheimen und Pflegeheimen. Und dort wurde auch deutlich, wie schwierig es ist, dort etwas zu unternehmen. Ja. Ich finde, du hast ja nun schon mutig den ersten Schritt gemacht, du hast die Heimleitung informiert und wenn sich daraufhin nichts ändert und du beobachtest weiterhin solche Sachen, dann wende dich an die nächste Instanz. Es gibt ja eine Trägerschaft dieses Heimes. Ja gut, okay, ich befürchte halt nur die Konsequenzen, dass die da alle unter einer Decke stecken, denn das ist hinterher ja jeder Dings, der hat uns angerufen und dann ist natürlich, dann kann ich mich warm anziehen. Ne? Ja gut, aber du hast ja schon im Prinzip dich so weit rausgehängt, dass es jetzt, finde ich, und ich bewundere das, was du da machst, dass du es auch weitermachen solltest. Na gut, aber ich habe eigentlich gedacht, wenn ich zur Heimleitung gehe, ne, das war vielleicht ein bisschen naiv, gut, aber ich habe halt gedacht, die wüssten das nicht und dass die da konkret was unternehmen würden, aber dass die zu mir sagen, naja, das wissen wir schon, aber naja, lassen wir mal so. Das ist eigentlich Grund genug, sich an die nächste höhere Instanz zu wenden. Ja, aber ob da was passiert, ich meine... Na gut, aber das ist halt der nächste Schritt, den du machen musst, bevor man eventuell Anzeige erstattet und sich in die Staatsanwaltschaft wendet. Ich finde, dass du weiterhin aktiv sein solltest, schon aus Verantwortungsgefühl heraus. Und wenn ich das mal kurz erzählen darf, also bei uns kommen zum Beispiel Bewohner hin, die zum Beispiel neu zu uns ins Heim kommen, ja, die brauchen, sag ich mal, sehr viel Hilfe, sehr viel Pflege, ja. Und dann, ich weiß nicht, das ist dann meistens so, wenn die wirklich zu viel Arbeit machen, das ist wirklich so, dass die wirklich dann so nach 2 Monaten mal guckt und dass sie dann so auf starke Beruhigungsmittel gesetzt werden, ja, damit die bloß den ganzen Tag da im Bett liegen und bloß keine Arbeit machen. Und diese Nebenwirkungen von den Medikamenten sind natürlich ziemlich heftig. Ne? Also nicht sag mal, Marco, bist du denn der Einzige, der das beobachtet, oder gibt es da andere Kollegen, die in ähnlicher Weise auch schon etwas bemerkt haben? Ja, das weiß ich nicht. Also es wäre natürlich jetzt auch irgendwo ziemlich töricht, jetzt die anderen Kollegen anzusprechen und zu fragen, habt ihr das auch beobachtet oder gesehen? Ich denke mal, sehen tut es jeder, aber die laufen alle wohl mit Scheuklappen herum, weil jeder will ja schließlich seinen Job behalten. Ich meine, letztendlich hast du natürlich, ist deine Aussage von einem größeren Gewicht, wenn sich da jemand dir beistellt. Ja, das glaube ich nicht. Die meisten, die haben also, denke ich mal, Schiss, da ihren Job zu verlieren. Ich denke, also mir kann ja nicht viel passieren. Ich bin Zivildienstleister. Was mir höchstens passieren kann, ist, dass ich versetzt werde. Gibt es denn keinen anderen Zivildienstleister, der das genauso sieht, mit dem du dich gut verstehst? Nö, also wie gesagt, wir sind nur 2 Zivis in dem Heim. Das bin einmal ich. Und das ist einmal, es sind dann nur 2 in dem ganzen Heim. Ja, und das ist einmal der andere Junge, von dem ich ja schon sagte, dass der die Bewohner auch noch beklaut. Und also, mit dem, denke ich mal, kann ich wohl nicht rechnen. Besonders. Ich kann dir das nur so emotional menschlich sagen und kann nur so reagieren, dass ich meine, du solltest auf jeden Fall, du musst eigentlich, du hast die Verpflichtung dazu, finde ich, das weiter zu tragen und weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Das war ja auch ein Schritt jetzt, was du hier gemacht hast. Ja, richtig, genau. Toi, toi, toi. Ja, das finde ich schon sehr mutig, was du da machst. Ja. Weiter so. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.30 Uhr und 41 Sekunden. Jetzt machen wir eine Pause. Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit Domian, Talkradio aus Köln. Heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen. Ihr müsst oder könnt hier einfach nur anrufen. 0180-5678-111. Faxen könnt ihr auch unter 0180-5678-110. Mein Kollege sagte mir gerade aus der Regie, der Peter Donalski, es gibt Anfragen, was ich denn hier trage. Das ist Homer Simpson. Ich bin ein Fan der Simpsons. Und dieses T-Shirt fand ich doch recht pfiffig. Hab es aber auch schon einige Male hier getragen in der Sendung. Aber eine ganze Weile nicht. Es ist doch sehr hübsch, nicht wahr? Homer Simpson. Jürgen ist jetzt dran. Und Jürgen ist 27 Jahre alt. Hi. Hallo Domian. Ja. Ich bin aber 27, nicht 25. Ich meinte es gesagt zu haben. Ja, oh, Entschuldigung. Egal, 27 Jahre alt. Genau. Ja. Dein Thema? Jo, mein Thema, ich habe vor circa 8 Wochen erfahren, dass ich eine ziemlich bescheidene, unheilbare Krankheit habe. Diese Krankheit nennt sich myotonische Dystrophie oder auch Cushman-Steinort-Syndrom. Was ist das genau für eine Krankheit? Das ist die Krankheit, ich muss die Vorgeschichte erzählen, ich hatte also immer so einen Schlafzimmerblick. Was hast du? So einen Schlafzimmerblick. Schlafzimmerblick. Dass also die oberen Augenlider etwas runterhängen. Mhm. Und bin daraufhin nach längerer Zeit dann endlich mal zum privaten Neurologen gegangen. Mhm. Der hat dann diverse Tests gemacht und hat dann nach ein paar Tagen Zeit und Nachprüfen diese Krankheit diagnostiziert. Das ist also eine Krankheit, wo speziell Arm und Bein und vor allem im Gesicht die Muskeln kleiner werden, sich zurückbilden und schwächer werden. Mhm. Und diese Krankheit ist also nicht heilbar. Und das war für mich also schon mal ein sehr großer Schock, wo ich es erfahren habe. Ja. Kann man therapeutisch denn vorgehen gegen diese Krankheit? Das sind also, so wie gesagt, keine Therapie direkt, weil die Krankheit ist auch sehr selten wieder, also auch nicht speziell untersucht, weil also, ich glaube, also mein neurologisch schätzt, gibt in ganz Deutschland 5 bis 10 Fälle von dieser Krankheit. Mhm. Von daher wird es auch nicht großartig versucht, da Gegenmittel zu finden, zumal es auch eine erbliche Krankheit ist. Welchen Krankheitsverlauf nimmt denn diese Erkrankung? Ja, ich wäre jetzt halt ein bisschen fachmännisch, weil ich habe Krankenpflege gelernt. Das läuft also von Distal her, das heißt also von Armen und Händen nach innen die Arme, dass also die Arme und Beine immer schwächer werden, dass die Muskeln sich halt zurückbilden und Gesicht vor allem, das ist also schon sehr weit fortgeschritten bei mir. Ja, ich meinte jetzt auch, in welchen Zeitabständen es sich verschlimmert. Genau erforscht. Ich kann es jetzt von mir sagen, dass ich also gemerkt habe, dass es meine Kraft in den letzten 3 Jahren etwa halbiert wurde. Was haben die Ärzte denn gesagt, was in den nächsten 3 Jahren sein wird mit dir zum Beispiel? Kann ich gar nicht sagen, weil die Krankheit, wie gesagt, ganz schwach erforscht ist. Ich habe mich jetzt hier in diesem sogenannten Schirempel, das ist ein klinisches Wörterbuch, schlau gemacht, wo also so diverse Sachen drinstehen. Aber über die Geschwindigkeit, also das Fortschreiten, steht gar nichts drin. Ist das eine tödliche Krankheit? Tödlich nicht direkt, das sind halt diverse andere Sachen, Symptome, die also damit einhergehen. Aber es kann durchaus passieren, dass du irgendwann im Rollstuhl sitzen wirst. Davon muss ich ausgehen, ja. Mhm. Aber das tue ich nicht. Weil, ich sag mal so, momentan kann ich noch ganz gut leben. Mhm. Hab eine hübsche Frau, eine hübsche, gesunde Tochter. Mhm. Und liebe mein Leben und denke eigentlich relativ positiv an die Zukunft. Und ich glaube, da haben alle von uns Angst, die gesund sind. Angst vor diesem Moment von einem Arzt, so eine Diagnose gestellt zu bekommen. Als du das gehört hast, dass du so eine seltene, seltsame Krankheit hast, die sehr übel enden kann. Sagen wir es mal so, du weißt es ja selbst gar nicht genau. Mhm. Was ist da in dir vorgegangen? Im ersten Moment habe ich gedacht, die Welt bricht zusammen. Mhm. Und da habe ich aber gemerkt, was ich in meiner Ausbildung als Krankenpfleger sehr oft gemerkt habe, dass Leute, die dann irgendwelche Krankheiten haben, wegen der AIDS oder Krebs oder sonst irgendwas, erstaunlich gut damit fertig werden. Mhm. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Ich weiß, meine Mutter ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Mhm. Die sagte früher, wenn ich mal irgendwann Krebs habe, springe ich aus dem Fenster. Mhm. Und dass aber, wie gesagt, wenn Leute dann solche Krankheiten haben, werden sie erstaunlich gut damit fertig. Ich merke das bei mir auch. Mhm. Also ich kann momentan noch, man hört es halt ein bisschen an der Aussprache, dass da die Gesichtsmuskeln auch schon nachlassen. Man hört es ein bisschen, ja. Mhm. Ja, und aber ich denke mal, solange ich noch so leben kann wie jetzt, mache ich mir keine Gedanken drüber und warte ab. Mhm. Du hast das vor 8 Wochen erfahren, ne? Richtig. Sagtest du vorhin. Mhm. Dann hast du dich erstaunlich schnell gefangen, finde ich, dass du so eine positive Einstellung gefunden hast dazu. Ja gut, ich habe mir schon anfangs Gedanken gemacht, bei den ersten 1,5 Wochen. Mhm. Bin dann zum Ergebnis gekommen, dass das ganze Trübsalblasen nichts bringt. Mhm. Das wäre eher noch meine Depression. Ich habe leicht Depressionen eher noch verschlechtert. Mhm. Und habe so gemerkt, das bringt mir nichts. Ich muss damit leben. Und wenn es irgendwas schlimmer ist, muss ich auch mitleben. Dann habe ich noch genug Zeit, mich drüber aufzuregen. Aber macht es dich nicht ein bisschen verrückt, dass du im Prinzip gar nichts dagegen tun kannst? Nicht alles trainieren? Ich habe für mich eine Möglichkeit gefunden, was dagegen zu tun. Und zwar, laut dieser Diagnose werden die Muskeln also schwächer, bilden sich zurück. Mhm. Und ich versuche also das Fortschreiten aufzuhalten dadurch, dass ich ja so im Fitnesscenter jetzt bin. Ah ja. Mhm. Weil ja die Muskeln da stärker werden und aufgebaut werden. Ja, ja. Das sagt also der Neurologe auch, es kann sein, dass es gar nichts bringt. Es kann aber auch sein, dass das Fortschreiten dadurch verlangsamt wird. Auf jeden Fall ist es psychisch schon mal gut und das stabilisiert auch. Richtig. Wie soll ich das zu tun? Genau. Also ich kann was tun, nur ob es letzten Endes eine Wirkung zeigt, dass Stehen entstehen. Mensch, weil die Krankheit bringt ich überhaupt nicht der Vorschluss und ja. Auch diverse andere unheimliche Symptome auch schon auftreten, wie also Hodenschrumpfungen und das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, Haarausfall, also es können Sachen, die auftreten können, aber nicht müssen. Mhm. Stirnzerze, Katarakt ist also grauer Star und es heißt eine Ochiophrenie, das heißt also, dass die der IQ also sinkt. Der IQ sinkt. Ja, das sind also das heißt, es ist eine sehr heimtückische Krankheit und der ganze Körper ist betroffen. Der ganze Körper. Und muss also die Seele, der Geist auch letztendlich. Ja, meine Krankenpflege darf ich auch abbrechen. Damals wusste ich, dass es an der Krankheit war. Und ich hatte also extreme Rückenprobleme. Und es lag also daran, dass die Rückenmuskeln also auch in der Kraft nachgelassen haben. Mhm. Und dass dadurch also diese Rückenprobleme aufkamen. Mhm. Und habe also auch seit den 8 Wochen, dass ich es mir weiß, auch schon eine Verschlechterung gemerkt. Mhm. Aber wie gesagt, ich sehe das trotzdem noch positiv, weil noch geht mir es gut. Mhm, ja. Und wie gesagt, ich habe so ein Familie gesagt, ich will Verständnis, aber auf keinen Fall Mitleid. Ja, ja. Und ich glaube, dass sicher dann auch die Frau in die Familie ein guter Rückhalt ist, ne? Genau. Für dich. Genau. Ich hoffe, dass du diese Position, die du jetzt hast, noch sehr, sehr lange halten wirst können und das so positiv sehen kannst. Ja, eine ich glaube, ganz das kleine ist Bitte hätte ich noch an dich. Bitte? Eine ganz kleine Bitte hätte ich noch an dich. Mhm. Nur für den Fall, dass eventuell jemand zuschaut, der diese Krankheit auch hat, obwohl es sehr selten ist, dass ich da vielleicht irgendwie Kontakt knüpfen könnte, um sich mit anderen Menschen auszutauschen, wenn das irgendwie möglich wäre. Sag doch nochmal den genauen Fachbegriff. Der Fachbegriff heißt myotonische Dystrophie oder auch Cushman-Steinert-Syndrom. Ja, derjenige, der davon betroffen ist, wird das natürlich jetzt direkt auch dann aufgeschnappt haben. Und da stellen wir natürlich gerne den Kontakt her, damit ihr... Wir machen eine Aussage an alle Leute, die unheilbar krank sind, dass sie nicht Mut verlieren sollen und das Beste draus machen sollen. Alles Gute, Jürgen. Schönen Gruß an die Familie. Dir. Tschüss. Caroline, 16 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Caroline. Ja, ich wollte dir nur zu deinem T-Shirt gratulieren. Ich bin auch Homer Simpson-Fan. Du bist auch Simpson-Fan? Ja, irgendwie baut er immer Scheiße, aber er kommt immer wieder raus. Ja. Ich wünschte, es würde mir auch so gehen. Es geht dir aber nicht so, oder wie? Nee. Und zwar habe ich eine Essstörung, also Bulimie, das ist, also kennen sich ja alle, das ist so eine Ess- und Brechsucht. Mhm. Und die habe ich seit 2 Jahren. Ja. Wolltest du darüber mit mir auch reden? Ja, genau. Ja. Seit 2 Jahren. Also du bist 16 Jahre jetzt alt und das hat sehr früh angefangen, mit 14 Jahren. Ja. Wie sieht das Krankheitsbild denn im Moment aus? Wie heftig plagt dich diese Krankheit? Also manchmal habe ich so einen Brechanfall bis zu 4 Mal am Tag. Mhm. Und manchmal auch wieder wochenlang nicht. Also ich versuche das natürlich unter Kontrolle zu kriegen, aber... Bis zu 4 Mal am Tag. Das heißt, du stopfst dir dann vorher den Bauch auch... Ja, das ist voll. Also ein Kontrollverlust einfach. Mhm. Und das ist auch schrecklich irgendwie. Also ich hasse das irgendwie, um mich die Kontrolle zu verlieren. Du sagst Kontrollverlust. Kann ich daraus schließen, dass du in einer Therapie auch bist im Moment? Nein, okay. Also ich habe mich darüber informiert und alle Bücher gelesen, die ich darüber finden konnte. Mhm. Und ich könnte auch jedem anderen damit helfen, aber eben mir selber nicht. Mhm. Lebst du bei deinen Eltern noch? Ja. Wissen die darum? Ja, meine Mutter, also meine Eltern sind geschieden, ich lebe bei meiner Mutter. Mhm. Und die weiß das, aber die verdrängt das. Also die. Mhm. Kriegt sie das denn mit, wenn du deine, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, das ist ja so deine Kotzorgien. Ja, das ist... Es ist so, ne? Ist wirklich unangenehm, ja. Im Prinzip eklig. Kriegt sie das mit? Nein, natürlich nicht. Also, aber sie weiß es im Prinzip. Aber wenn man das 4 Mal am Tag macht, das kostet ja auch eine ganze Menge Geld, ne? Diese Lebensmittel zu besorgen. Wie arrangierst du das? Ich habe selbst Haushaltsgeld und also ich kaufe mir meine Lebensmittel auch selber und Kaufst du dann gezielt für diese Essattacken ein? Ja, das mache ich auch schon. Ja? Also gehst du direkt dann in irgendeinen Supermarkt, schon mit dem Vorhaben, das hau ich gleich alles in mich hinein, um es dann wieder auszubrechen? Ja, genau. Mhm. Was sind das für Lebensmittel? Lebensmittel, die leicht zu kauen sind, also zum Beispiel Süßigkeiten. Mhm. Und weil man ja auch die mit dem Hintergedanken isst, die dann auch wieder zu erbrechen und das möglichst leicht und möglichst vollständig. Mhm. Und also meist Süßigkeiten und irgendwie Nudeln und... Nudeln? Ja, also nur so ein Beispiel. Sag doch mal so eine Menge, die du dann auf einmal verdrückst. Das sind Unmengen überhaupt nicht vorstellbar für, ich sage jetzt mal, normale, gesunde Menschen. Also zum Beispiel, also Unmengen Süßigkeiten eigentlich, Unmengen Schokoriegel und... Wie viele Tafeln Schokolade passen da rein? Bestimmt 5 und dann noch etliche Eis. Also ich habe schon mal über 20 Eis hintereinander gegessen dann. Und dann auch noch Nudeln drauf. Ja, und also bis dann wirklich so schlecht ist und also dann im Prinzip schon total übel, dass schon von selbst kommt eigentlich. Das wollte ich jetzt fragen. Gelingt das denn immer, dass du dann erbrechen auch kannst? Ja, das... Oder ist es auch schon mal passiert, dass du nicht erbrechen konntest und das alles... Klingt pervers, aber es ist eine Frage der Übung. Mhm. Wie machst du das mit ist das eine Konzentrationssache auch oder mit dem Finger? Ja, klassisch. Ja, Konzentrationssache und ich stecke mir halt auch einen Finger rein. Mhm. Wenn du so viel gelesen hast, weißt du natürlich auch, auf welcher Gefahr du da bist. Ne? Die Gefahren, ja, aber sicher, aber wie gesagt, es ist eine Sucht und es ist ja nicht so, dass ich damit nicht aufhören will, aber es geht einfach nicht. Aber Caroline, du weißt, wenn du so viel gelesen hast, dass da sehr, sehr viele, es sind ja hauptsächlich Frauen, sehr viele Frauen von betroffen sind. Ja, und dass es überall mittlerweile ausgebildete Psychologen gibt, die sich damit beschäftigen und den Leuten zumindest versuchen zu helfen. Warum hast du noch nicht von dir aus den Schritt unternommen, zu einem Psychologen zu gehen? Den habe ich schon nicht. Also ich war schon bei 3 Psychologen. Warst du doch schon? Ja, aber... Mhm. Aber? Naja, es hat mir alles nichts gebracht. Mhm. Und also ich habe das jetzt auch schon 2 Jahre und eigentlich mache ich schon die ganze Zeit Therapieversuche, aber... Wie lange warst du denn jeweils bei dem Psychologen? Also bestimmt jeweils immer ein halbes Jahr. Mhm. Und warum hast du es dann abgebrochen? Weil einfach, ich weiß auch nicht, manchmal hatte ich das Gefühl, dass so eine Psychologin einfach auch nicht kompetent war irgendwie. Mhm. Also ich wusste schon mehr darüber als sie irgendwie im Grunde genommen. Und mit einer kam ich auch nicht klar, also... Aber, dir ist doch wahrscheinlich selbst auch klar, dass es so nicht weitergehen kann, ne? Ja, oder? Ich weiß das. Du machst dir deinen Körper vollkommen kaputt. Vollkommen kaputt. Irgendwann hast du weißt das alles, ich brauch's dir nicht sagen. Irgendwelche Nierenschäden, Bauchspeichel, Drüsenschäden, Krankheiten. Ja, ich weiß, also. Das ist auch schwer vorstellbar, aber es ist einfach auch nicht so einfach, damit dann aufzuhören. Da kann man nicht einfach, das ist keine Willenssache. Ja. Das geht einfach nicht. Das ist klar, deswegen bin ich wirklich der Auffassung, Caroline, auch wenn du jetzt schon mehrere Anläufe gemacht hast, dass du es nochmal versuchen solltest mit einer therapeutischen Betreuung. Auch wenn es jetzt einige Male dann irgendwie in den Sand gesetzt wurde. Vielleicht, weil du keinen guten Draht zu dem Psychologen hattest, das kann ja sein. Ja, ich weiß. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Ja, das wäre schön. Okay, und gut. Ich wollte auch sagen, wenn jetzt jemand zuhört, also das sind bestimmt einige, weil die Essstörung ja doch sehr verbreitet ist, dass dann irgendwie meine Nummer weitergegeben werden kann. Es gibt ja auch alle Orten übrigens Selbsthilfegruppen. Vielleicht wäre das auch mal ein Schritt für dich, doch, hinzugehen. Ja, aber das ist alles nicht so einfach wegen meiner Mutter. Warum? Weil die sich dagegen sträubt, dass ich professionelle Hilfe jetzt bekomme. Da sträubt die Mutter sich gegen? Ja, weil das passt nicht in ihre perfekte heile Welt rein. Aha. Die sie sich so aufgebaut hat. Aber du bist 16 Jahre alt und ich finde, du hast auch ein Recht auf Hilfe und auf Heilung. Du hast eine Krankheit. Und ich finde, dass du dich da durchsetzen musst, deiner Mutter gegenüber. Was ist denn das für eine kranke Einstellung von deiner Mutter? Dass sie sich dagegen wehrt, dass dir geholfen wird von professioneller Seite. Denn und wenn alle Stricke reißen, geh heimlich zu diesen Selbsthilfegruppen. Ja, sollte ich vielleicht machen. Weil das finde ich völlig, ganz schlimm finde ich das, was du da sagst, dass deine Mutter so drauf ist. Naja, sie ruiniert. Ich gebe mir da jetzt auch keine Schuld, sie versucht einfach nur selbst mit ihrem Leben klarzukommen und sagt, verdrängt sie das eben. Ja, kann sie ja alles auch machen, aber sie soll dich in Ruhe lassen und dich machen lassen, wenn du eine Initiative hast, dass du die auch durchziehen kannst. Ja, ich verstehe schon. Ich weiß ja eigentlich auch, was richtig ist, aber irgendwie über den eigenen Schweinehund da zu überwinden und jemand zu erzählen, das ist alles nicht so einfach. Ja, ist klar. Du sprichst gleich mit Annette nochmal. Okay. Du legst jetzt auf und die Annette ruft dich gleich an. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, Caroline. Okay. Tschüss. Tschüss. Claudia ist 29 Jahre und hat mich angerufen. Hi. Ja, hi Domian. Erstmal wollte ich dir einen herzlichen Glückwunsch zu deinem T-Shirt wünschen. Glückwunsch zum T-Shirt. Ja, astral. Danke. Und zwar, mein Thema ist Drogenkonsum und Sadomaso. Mhm. So, und zwar geht es darum, dass mein Freund Drogen konsumiert, hauptsächlich am Wochenende. Welche Drogen? Speed, Kokain. Mhm. Also schon die harte Nummer, ne? Ja, das ist schon die harte Nummer. Und dann halt auch diese Sadomaso-Nummer, denn diesbezüglich dann auch abzieht. Also nur denn auch dann, wenn er das Zeug genommen hat. Dann mit dir, oder wie? Also ich nehme das überhaupt nicht. Nein, aber er will mit dir dann... Ja, genau, so ungefähr. Ich meine, er wird dann... Du musst ja so vorstellen. Was verlangt er dir von dir? Was verlangt er denn dann von dir? Er verlangt im Grunde gar nichts von mir. Hm. Das ist nicht so, dass er dann sagt, von wegen du musst jetzt und du sollst jetzt und. Es ist halt nur so, dass er unter diesen Drogen, ja, wie soll ich das erklären, halt ganz anders ist wie sonst. So, wie verhält er sich denn dann? Ich bin total aufgeregt. Macht nichts. Ich frage ganz einfach, wie verhält er sich denn dann, wenn er das genommen hat? Wenn er das genommen hat, dann verhält er sich einfach, er ist lieber wie sonst irgendwo. Also. Das ist ja dann, wäre noch nicht schlimm. Nee, eben, das ist auch das Schlimme, weil manchmal frage ich mich wirklich, ob ich das lieber habe, wenn er keine Drogen nimmt oder wenn er Drogen nimmt. Das ist total komisch, weil die Woche über. Da ist er halt meistens so unter Stress vom Beruf her und, kommt immer schlecht gelaunt nach Hause. Mhm. Aber ich beziehe das dann auch meistens auf die Drogen, dass er halt sich am Wochenende so vollpumpt und dann die Woche über total ausgelaugt ist. Das ist mir nämlich noch nicht klar. Den Zusammenhang deutlich zwischen diesen harten Drogen und seiner Sadomaso-Veranlagung. Also das läuft so ab. Man muss sich das vorstellen, ich versuche jetzt mal einfach so in der kürzeren Zeit, die wir jetzt halt hier haben, zu beschreiben, also unseren Wochenverlauf. So, das fängt dann meistens freitags an. Ich fange jetzt mal freitags an. Mhm. Freitags läuft es so ab, dann kommt er von der Arbeit nach Hause, legt sich meistens schlafen irgendwie so und dann fährt er, ich fahre mal eben weg zu Freunden. So, und dann kommt er nach Hause und ist er wieder total aufgepeppt. So. Und dann ist halt zum Gegensatz für die ganze Woche über der Freitagabend, da kann er dann bis 2, 3, 4, 5, 6 Uhr hier sitzen und der wird nicht müde, überhaupt nicht müde. Mhm. So. Und dann geht das den ganzen Samstag, dann schläft er von Freitag auf Samstag die Nacht nicht, von Samstag auf Samstag die Nacht nicht so. Und dann immer dieses, dann verkleidet er sich halt, was heißt verkleidet sich, also er zieht sich halt diese Sachen an. Also Ledersachen oder was? Ja, genau, sowas. Mhm. Und, ja, ich sitze immer... Wo liegt das Problem? Das ist mir auch immer noch nicht klar. Er macht das dann, vielleicht freizügiger, als er sonst macht. Was ist deine Rolle und wo ist das Problem? Mein Problem liegt darin, dass ich damit nicht klarkomme. Ich komme damit nicht klar. Mit was genau kommst du nicht klar? Ich komme damit nicht klar, dass... wie soll ich das erklären? Dass dass es dann immer dann nur ist, also diese Sachen dann halt laufen, wenn er Drogen genommen hat. Er würde niemals auf solche Gedanken kommen, er würde sich niemals diese Sachen anziehen. Würdest du denn gerne, dass er ab und zu diese Sachen anzieht? Nein. Das nicht? Nee. Bedrängt er dich denn dann auch? Nee, er bedrängt mich nicht. Wie ist er denn drauf? Ist er mehr der Maso oder der Sado-Teil? Ist er der Aktive oder der Passive? Er ist normalerweise, also weil ich da nicht so drauf stehe, eher der aktive Teil. Weil so, aber er sagt dann schon mal zu mir, so komm jetzt. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ausdrücken darf. Es passieren dann Sachen bei euch am Wochenende, weil er diese Drogen konsumiert hat, die du eigentlich gar nicht so möchtest. Genau, und vor allen Dingen fühle ich mich dann immer in diese Rolle gedrängt, weil ich das eigentlich normalerweise gar nicht möchte. Mhm. Du machst es aber mit. Ich hab dann immer Angst, ihn dann auch irgendwie zu verlieren, dadurch, wenn ich nicht mitmachen würde. Hast du ihm das denn schon mal im klaren Zustand gesagt? Also nach einmal. Es nutzt nichts. Nicht nur einmal. Vor allem diese ganze Drogengeschichte überhaupt, die nervt mich ab. Mhm. Und dann kommt das eine zum anderen, wollte ich sagen. Und ich weiß nicht. Und vor allen Dingen, das nervt mich dann auch so ab, dass, ich meine, die Sexgeschichte ist die eine Sache, die Drogengeschichte ist die andere Sache. Und die Drogengeschichte, die wirkt sich ja nicht nur aufs Wochenende auf, die wirkt sich auch auf die ganze Woche über aus, weil er pumpt sich am Wochenende so voll, dass er die Woche über total kaputt ist. Ich glaube, dass dann die einzige Möglichkeit besteht, wenn man mit jemandem zusammen ist, der sowas macht oder regelmäßig macht, dass man ihm irgendwann unmissverständlich klar machen muss, wo die Grenze ist. Und die Grenze heißt irgendwann, dass er wirklich realisiert, dass du unter Umständen gehst, wenn er es nicht sein lässt. Das ist die Grenze. Ja, aber ich meine, ich habe das ja schon tausendmal. Ich habe ihm immer und immer offensichtlich wieder gesagt, offensichtlich nimmt er das aber nicht richtig ernst und glaubt auch gar nicht, dass du gehst. Ja, aber wie soll ich denn gehen? Ich meine, das ist meine Wohnung hier und er wohnt bei mir und nicht ich bei ihm. Dass du ihn rausschmeißt. Ja, und wie soll ich das machen? Ich meine, wenn er denn unter Drogen steht, das ist ja noch die andere Sache. Mhm. Ich meine, vielleicht hast du eventuell auch einige Bekannte oder was weiß ich, keine Ahnung, oder vielleicht auch ein bisschen Erfahrung. Jemand, der Kokain nimmt oder irgendwas, die haben so ein Selbstbewusstsein in diesem Moment. In dem Moment, ja, aber hinterher nicht mehr. Die stehen über allem drüber. Kannst du ihn denn nicht vielleicht... Nein, ich sitze dann hier mit ihm und erzähle ihm das. Pass mal auf, mein Freund, so geht das nicht weiter. Also das ist so, und dann sieht er das ein. So, und dann kommt er den Abend danach nach Hause, ist wieder Wochenende und dann ist er wieder der King. Und das ist jedes Wochenende so? Ja. Da kann man eigentlich sagen, dass da ein klares Suchtpotenzial vorliegt, ne? Dass er süchtig ist. Und vor allen Dingen das Schlimmste noch, ich meine, okay, mit dem Sadomaso und ich meine, das will ich jetzt mal irgendwo nicht grundlegend. Claudia, bewege ihn letztendlich dazu, vielleicht, dass er, wäre das möglich, dass er zu einer Drogenberatungsstelle mal geht? Das habe ich auch schon gesagt, weil ich habe ja auch noch ein Kind von 6 Jahren, das ist momentan in die Schule gekommen und dadurch, dass wir halt hier laufend streiten über diese Themen und ich meine, die bekommt das auch alles mit. Auf jeden Fall muss da was passieren. Es muss was passieren. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dezidiert und im Einzelnen würde ich auch dir nochmal jetzt gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin noch etwas redest. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Auf jeden Fall fahr da jetzt mal eine härtere Schiene. Das ist auf jeden Fall richtig, finde ich. Dass der auch merkt, wie ernst es ist und dass er das nicht bis weiß ich wohin ausdehnen kann. Vor allen Dingen, wenn jetzt auch noch ein Kind da betroffen ist. Ja. Claudia, du wirst gleich nochmal angerufen von uns. Alles okay, klar. Alles Danke, Gute. Ne? Tschüss. Schönes Wochenende. Danke dir auch. Tschüss. Ja, ciao. Inga, 15 Jahre. Hallo Inga. Hallo. Ja. Also erstmal cooles T-Shirt. Mensch, das ist ja ein Erfolg heute. Ich sollte eigentlich immer nur so ein Bürstchen sitzen, ne? Nee, es ist wirklich schön. Vielleicht sollte ich diese Jacke auch mal ausziehen, die letzten 5 Minuten, damit ihr alle auch was davon habt. Nur die Radiohörer gucken natürlich jetzt ins Schwarze. Ha, naja, so ist das mal. Besser so? Ja, wunderschön. Ja. Inga, über was unterhalten wir uns denn jetzt? Also ich bin seit 1 Jahr und 4 Monaten in ein Mädchen verliebt. Seit 1 Jahr und 4 Monaten? Ja, genau. Das weißt du ganz genauso? Ja. Ist das Mädchen in dich auch verliebt? Ja, das ist ein bisschen kompliziert, also... Habe ich mir fast gedacht. Ja, ist sie übrigens, Zwischenfrage noch, ist sie so alt wie du ungefähr? Sie ist 19. 19? Ja. Eine alte Frau gegen dich. Naja, also sie ist erst gestern 19 geworden. Dann geht's ja. Ja, genau. Dann geht's. Ja, also das war alles ein bisschen kompliziert. Sie sagt schon, dass sie mich liebt und so. Mhm. Aber sie sagt, ihre Freunde haben in ihrem Leben Priorität und dass sie mir nicht das geben könnte, was ich brauche und so. Was heißt denn ihre Freunde? Ihr Freundeskreis? Ja, oder was? Genau. Ach so, aber sie ist lesbisch? Ich weiß es nicht. Also so konkret haben wir darüber noch nicht gesprochen. Also, mhm. Aber du hast im Prinzip eine Abfuhr bekommen, ne? Naja. Irgendwo ja, ne? Also Du hast ihr klar gesagt, dass du in sie verliebt bist. Also ich habe ihr vor einem guten Jahr hier eine Karte geschickt, mhm, mit einem Liebesgedicht. Und daraufhin hat sie erstmal gar nicht mehr mit mir gesprochen. Mhm. Nur einmal und hat mir halt gesagt, dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Mhm. Und dann hat sie mich im Herbst wieder angerufen, also das war im Sommer, als ich ihr das, mhm, mitgeteilt habe. Mhm. Und im Herbst hat sie mich wieder angerufen und hat gemeint, ja, tut ihr leid und so, und sie konnte mich aber nicht vergessen. Mhm. Und wann hat sie das gesagt mit dem Freundeskreis, was du mir gerade erzählt hast? Das hat sie gesagt, als ich sie vor anderthalb Monaten besucht habe. Mhm. Also, Inga, ich würde sagen, wenn die Frau in nur annähernd in dich auch verknallt wäre, ne, hätte die anders reagiert. Die ist wahrscheinlich auch ein bisschen hilflos und unsicher, wie die sich verhalten soll. Hm. Aber nach Liebe schmeckt das Ganze nicht, was du da erzählst. Ja. Naja. Es klingt nach Sackgasse für mich. ich weiß auch irgendwie nicht so recht, woran ich bei ihr bin, weil also ich habe sie ja wie gesagt besucht und mit ihr die Nacht verbracht und da Wie? Geschlafen miteinander? Nein, ja. nicht so richtig. Also ja, also sie hat von sich aus hat sie mich geküsst. Aha. Und so und ist mit ihrer Hand auch in meinen Schlafanzug. Mhm. Und ja, und dann hat sie es aber gestoppt und hat gesagt, ja, sie kann es nicht und sie will mir das nicht antun und ja, ich weiß auch nicht. Klingt komisch. Ja, ich auch. Also, du ist ja schon eine ganze Menge passiert. Ja. Und du bist ja auch relativ mutig. Ne? Du hast ja auch ein Liebesgedicht geschrieben, ja, als du noch recht jung warst. Finde ich gut. Ich glaube, du solltest noch mal so richtig mit der klar reden. Klar reden und sie klar, schwierig. Egal, das geht ja aber jetzt nicht, das muss jetzt sein. Sie A klar fragen, ist sie lesbisch? Ja. Dann musst du wissen, was für Gefühle sie für dich hegt. Hm. Und ob du eine Chance hast bei ihr. Ja. Das sind die drei ganz, ganz gravierenden Fragen. Und da würde ich dir auch nicht, da würde ich dir auch packen, die Frau. Die darf nicht darum lavieren. Ja. Weil wenn dann wieder irgendwie unausgegorenes Zeug rauskommt, und letztendlich dahinter steht, dass sie nicht sehr interessiert ist an dir, dann musst du dich von der verabschieden, gedanklich und herzensmäßig. Sonst ja, bist warum hat sie das dann alles gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so ein Hin- und Her-Taktier und vielleicht fühlt sie sich auch geschmeichelt, dass du sie so toll findest. Und also ich wäre da sehr skeptisch. Ich bin da sehr skeptisch an dem, was du da erzählt hast. Ja. Wohnt die bei dir in der Gegend? Naja, mit dem Zug eine Stunde entfernt. Na gut, also man kann sich treffen, ne? Ja. Das geht. Ja. Triff die Frau nochmal und rede richtig mit ihr. Und wenn es noch so schwierig ist, ich meine, du hast dich jetzt anderthalb Jahre damit beschäftigt, dann geh auf Distanzkurs, ne? Okay. Es gibt so viele wunderbare Frauen noch. Ja, in meinem Alter ist es ein bisschen kompliziert. Ja, auch in deinem Alter. Ich muss Schluss machen. Ja. Toi, toi, toi. Tschüss, Inga. Ja, viel Spaß mit deinem T-Shirt noch. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war die erste Domian-Woche nach der Sommerpause. Danke an mein Team, an Gerald Baas, an Wolfram Spikowski, Peter Dunajski, Leo Scholten, Andrea Feist, Jan Hölz, Heike Schmidt, Katrin Heckmann, Mathilde Kohl und Petra Grützmann. Unsere Themen, nächste Woche, schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir. Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Narzissmus. Keiner ist so toll wie ich. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich hasse mein Kind. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir natürlich auch wieder da mit einer offenen Sendung. 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Schönes Wochenende. Bye, bye.